Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 2 2026, in dem wir über die News aus dem Januar 2026 und teilweise noch aus dem letzten Dezember reden. Willkommen zum ersten Concast News Podcast in diesem Jahre 2026. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, frohes neues Jahr. Keine lange neues Jahr Ansprache von mir wie bei Conan. Die könnt ihr ab dieses Jahr relativ gut sehen, dank Crunchyroll. Später kommen wir noch zu. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen im Schneegestöber in Deutschland. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden und erfreut euch vielleicht am Schnee, vielleicht am kalten Wetter. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar warme, aufwärmende Neuigkeiten für euch. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und dann schauen wir mal auf die News aus den letzten beiden Monaten, würde ich sagen. Genau, da starten wir im Anime in Deutschland, wo wir Nachrichten hatten zu den Release-Daten von Blu-ray-Boxen. Ja, die Blu-ray-Boxen, es gibt sie noch. Die letzte Ausgabe davon ist im August 2024 erschienen, uiuiui, schon lange her. Jetzt kamen durch Amazon die Release-Daten für die nächsten beiden Boxen raus. Im Dezember hatten wir da die News zur Blu-ray Box 8. Da gibt Amazon den 6. März 2026 als Datum an. Und dann hatten wir im Januar, keinen Monat später, schon die nächste News zur Blu-ray Box 9. Die soll laut Amazon am 1. Mai 2026 erscheinen, also weniger als 2 Monate nach der 8. Box. Da weiß man noch nicht ganz genau, ob das Datum wirklich stehen bleibt, aber zumindest, wenn das bei Amazon drin steht, dann ist das in der Regel eine seriöse Sache. Die Blu-ray-Boxen lange auf Eis, aber jetzt scheinbar dieses Jahr geht's sehr zügig weiter, wenn man den Daten jetzt so Glauben schenken mag. Das ist eine Überraschung, aber eine schöne, oder? Ja, zumindest bei Box 8 bin ich mir doch relativ sicher, dass das Datum, der 6. März, auch gehalten wird. Weil wir haben halt jetzt schon dann zu dem Zeitpunkt etwa 1,5 Jahre Pause zwischen Box 7 und Box 8. Insofern denke ich, dass da dann halt auch von der ganzen Vorbereitung mit allem drum und dran, der Produktion und was da alles noch so im Hintergrund läuft, abgeschlossen sein wird. Also da glaube ich schon, dass das relativ realistisch ist. Bei dem Datum von Box 9 muss ich sagen, glaube ich aktuell noch an den Platzhalter, weil es wäre gerade mal knappe 2 Monate nach Box 8. Dann muss man sagen, am 1. Mai, selbst wenn es da erscheint, wird es vermutlich nicht unbedingt ausgeliefert, weil wir da ja Feiertag haben. Also das wirkt auf mich halt gerade deswegen noch so ein kleines bisschen generisch, dass es der erste eines Monats ist und dann auch noch zufällig auf den Feiertag gelegt. Aber mal angenommen, es wird jetzt nicht der 1. Mai, sondern es wird vielleicht der 15. Mai oder der 16. Juni, was auch immer, dann ist das ja trotzdem eine ordentliche Sache und ich gehe schon mal davon aus, dass wir in jedem Fall Box 8 und 9 in diesem Jahr sicher bekommen. Ja, das war auch für mich eine sehr lang erwartete und freudige Überraschung, gerade bezogen erstmal auf Box 8, weil ja, wir hatten, glaube ich, auch im Jahrespodcast noch drüber gesprochen, was wir so hatten. Hört da gern noch mal rein. War eine sehr schöne Zusammenfassung des gesamten Conan-Jahres. Ja, und da hatte ich, glaube ich, auch erzählt, wie ich dann bei Crunchyroll mal nachgefragt hatte, weil die Blu-ray-Boxen, man hat gar nichts mehr gehört. Habt ihr es eingestellt oder nicht oder so? Und man hat gar nichts mehr von gehört. Und jetzt dann, dass Blu-ray-Box 8 kommt. Das hat mich persönlich sehr gefreut, weil man ja doch immer so dachte, haben sie es vielleicht doch auf Eis gelegt, so ganz stillschweigend und dann vergessen die Leute das. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die DVD-Vorlage, wo man weiß, da ist noch ziemlich viel Luft und es wäre doch blöd, wenn die da nicht so aufschließen würden. Und deswegen war Blu-ray Box 8 eine wirklich super News, dass das jetzt weitergeht und dass die kommt. Und kurz danach dann sogar noch eine News zu Blu-ray Box 9. Das war dann schon so, wo ich dachte, wow, das geht jetzt aber schnell. Aber auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen mit, ja, lass doch erstmal Box 8 erscheinen. Und Box 9 ist dann vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Also ich glaube auch nicht, dass die dann so schnell direkt, das werden ja knapp 2 Monate hintereinander erscheinen werden. Vielleicht, dass sie dann eben, wie Jens sagte, eher Juni oder Juli so, also dass sie ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Wichtig auf jeden Fall hier erstmal die Nachricht, es geht weiter mit den Blu-ray-Boxen. Wir können uns also, denke ich, wieder auf die japanischen Openings, Endings, Uncut-Versionen und japanische Spur hier, Tonspur freuen. Mit Untertiteln oder ohne Untertitel, je nachdem, wie gut ihr Japanisch könnt. Also, das ist auf jeden Fall schön, dass es da in diesem Jahr weitergeht. Und da bin ich persönlich auch sehr gespannt drauf, was draus wird, ob die Release-Daten gehalten werden und ja, wie viel Boxen wir denn dann sehen werden. Aber wenn die erscheinen, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten und dann lest ihr das bei uns. Ich selber habe keinen Blu-ray-Player, daher ist die News nicht ganz so relevant für mich, aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend, mir anzuschauen, wie das denn jetzt wirklich läuft mit dem Release-Datum und ob sie es halten können. Also schauen wir mal, was wir beim nächsten News-Podcast, ne, übernächster ist es eigentlich eher, ne? Ah ja, dauert noch ein bisschen, bis wir dann darüber berichten können, ob sie denn dann auch wirklich released werden. Und wenn man nicht über die Blu-ray-Boxen oder die DVD-Boxen oder über Crunchyroll auf die Folgen zugreift, sondern bei ProSieben Max schaut, dann hatten wir dazu auch eine News jetzt im Januar, nämlich es geht weiter mit den Reruns von Conan im Fernsehen. Nämlich wir fangen wieder an mit der ersten Staffel. In der Programmvorschau von ProSieben Max steht drin, dass ab Mittwoch, den 4. Februar, bis zum 6. Februar erstmal steht das drin, die ersten 3 Episoden von Staffel 1 wieder laufen werden. Ganz klassisch, ganz am Anfang. Also an der Stelle geht Conan also auch in die nächste Runde. Das ganze Spiel also nochmal wieder von vorne. Mittlerweile ist die Programmvorschau seit dem Erstellen der News noch eine Woche weiter. Und da haben wir dann eben ganz klassisch die Episoden 4 bis 8 in der darauffolgenden Woche stehen. Insofern dürfte das jetzt dann erstmal so weiterlaufen. Macht ja auch Sinn, weil ich meine, die Folgen von Staffel 6, die sind dann ja... Jetzt weiß ich es gerade nicht. Wir hatten ja den Rerun von Staffel 5 von August 2025 oder September 2025 an. Und dann lief ja ab Oktober bis Mitte Dezember parallel noch Staffel 7 mit. Und Staffel 6 wäre jetzt dann... auch wieder dran. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Jedenfalls, es geht mit Staffel 1 weiter und Conan bleibt uns erhalten und ich denke, das ist eine gute Nachricht. Ja, und wie wir schon hören, es gibt sehr viele Conan-Episoden und Staffeln. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und es geistert bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn es wieder von vorne losgeht, vielleicht zeigen sie ab Folge 1 oder ab Staffel 1 ist es ja auch alles komplett und dann, wenn sie damit durch sind, vielleicht gibt es dann neue Nachrichten zu einer neuen Staffel. Also ich habe da immer so ein bisschen die Hoffnung zu, dass man dann immer, weil man ja genug Zeit hat, wenn man jetzt wieder von 1 an anfängt, dann geht man die komplette Reihe hoch, dann sind wir schon ein paar Monate mit Conan beschäftigt und ja, mich persönlich freut das sehr und ja, vielleicht schalte ich auch mal die ein oder andere Episode dann ein. Und ich freue mich sehr, dass ProSieben Max es weiterhin zeigt, dass es dann auch wieder in der Online-Mediathek verfügbar sein wird, wenn man nicht direkt einschalten kann. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass ProSieben Max weiterhin an Conan festhält, das zeigt. Und ja, ich denke, vielleicht im Hintergrund da irgendwelche Lizenzverhandlungen führt oder was auch immer an Arbeiten macht, also auf jeden Fall. ProSieben Max ist da schon ein guter Ansprechpartner, was Conan angeht. Und da schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Die Count und die Idee von Olli finde ich sehr gut. Also es wäre natürlich schön, ne, quasi jetzt anfangen und dann mit neuer Staffel, neuen Folgen dann weitermachen. Ich habe die Hoffnung, dass man tatsächlich jetzt die Fangemeinschaft mit dem Angebot auf Crunchyroll und ProSieben Max vielleicht so ein bisschen erhöht und einfach die Leute wieder anfangen können, mehr wahrzunehmen durch die erhöhte Präsenz quasi. Das wäre ganz nett, zumindest die, die an Anime generell interessiert sind. Und das würde sich dann vielleicht hoffentlich in den Zahlen für ProSieben widerschlagen und dann wieder spiegeln. Und dann würden wir vielleicht auch die Chance auf mehr Folgen bekommen. Also dann im Endeffekt, ja, das wäre ganz nett. Von daher, schaut rein, wenn ihr Lust habt. Und wie gesagt, ansonsten schaut bei Crunchyroll rein, wenn es zeitlich nicht passt, und unterstützt das Ganze. Nur dadurch können wir zeigen, dass wir Interesse an immer mehr Content haben. Und jetzt haben wir leider noch eine traurige News in diesem Anime-Segment. Leider mal wieder, muss man ja inzwischen sagen, es wird ja fast zur Regelmäßigkeit, wie oft wir über Todesfälle berichten. Wenn man nämlich jetzt bei ProSieben Max auch wieder anfängt, dann hört man natürlich auch Wodka auf Deutsch synchronisiert von Stefan Gößler. Und der Synchronsprecher, Schauspieler, Kabarettist, ist jetzt gestorben in diesem Monat. Am 19. Januar ist er gestorben im Alter von 70 Jahren. Er war ja wirklich seit Anfang an über 23 Jahre in Directive Conan vertreten als Wodka, ist damit ja eine der wenigen Figuren, die nie einen Sprecherwechsel hatten bis jetzt. Sind ja auch nicht so viele Charaktere, von denen man das sagen kann im deutschen Dub. Aber außerhalb von Conan kennt man ihn auch, zum Beispiel Jackie Chan war der Stammsynchronsprecher. Ich habe auch auf Social Media viel gesehen, dass viele sofort an Cell gedacht haben aus Dragon Ball. Und das ist natürlich, wir hatten ja zum Beispiel Jörg Hengstler auch oder auch Frank Tschiatschinski. Also diverse Todesfälle hatten wir jetzt schon. Und ja, das ist ein weiterer langjähriger Stammsprecher, den man sich im Anime fast nicht wegdenken kann. Und sein Verlust wird sicherlich die Fans von Conan, aber auch viele andere Fans und Kollegen und Freunde tief treffen, und das ist eine sehr traurige Nachricht. Ja, das sind immer so Nachrichten, die man am liebsten überhaupt nicht hätte. Und ich muss auch sagen, so die Meldungen über verstorbene Sprecher sind zumindest gefühlt in den letzten Jahren häufiger geworden. Und es ist halt wirklich so, es ist insbesondere halt eben so der menschliche Verlust, der das ganz Tragische an der Sache ist. Es ist aber auch andererseits einfach so diese Stimme, die bleibt zwar natürlich klar erhalten, ja, in den Filmen hören wir ja Stefan Gößler weiterhin, wir hören ihn in der Anime-Serie bis einschließlich Staffel 7, aber jetzt, ja, ist dann halt eben diese Stimme für zukünftige Umsetzungen eben weg. Und ich finde das einfach sehr, sehr schade und sehr traurig. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, ja, das sind so News, auf die würde ich am allerliebsten verzichten. Ja, das stimmt natürlich. Von daher mein herzliches Beileid an alle, die Stefan kannten, näher mit ihm zu tun hatten, seine Familie, seine Freunde, Synchronkollegen und so weiter. Also es ist eine schwere Zeit, immer wenn jemand verstirbt, und er war ja auch im Synchronstudio, ja, ich denke mal, ein gern gebuchter Sprecher, der mit viel, ja, Ehrgeiz und Spaß auch immer an die Sache rangegangen ist, wenn man da so die ein oder andere Synchrongeschichte gehört hat, wie wir auch im Artikel genannt haben. Ja, dann ist das wahrscheinlich auch für die Kollegen nicht einfach. Und ja, gerade in Bezug auf die Conan-Serie halt, er war ja seit Anfang an dabei. Und ja, es ist dann immer schwierig, wird gewöhnungsbedürftig sein. Wobei ich persönlich finde, wenn man so als, ja, klingt zwar blöd, aber wenn man als Erklärung für den Sprecherwechsel den Tod hat, dann kann man da ja nichts machen. Dann muss man halt umbesetzen. Anders als wenn man jetzt in der laufenden Serie irgendwen anders umbesetzt, weil die Arbeitszeiten anders sind oder man sich vertraglich nicht einigen konnte. Der Tod ist immer endgültig, und ja, es ist ja wie bei Jörg Hengstl auch, die Stimme wird in Erinnerung bleiben. Man schaut sich die alten Folgen an und Man wird sich die neuen Folgen, wenn sie denn kommen, oder Filme, wie auch immer, anschauen und man wird ihn vermissen. Aber auch wie bei Jörg Hengstler, denke ich, wird es sein, wir geben dem neuen Sprecher eine Chance. Und ja, wir schauen mal, was da dann die Zukunft bringen wird. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für die langjährige Conan-Arbeit und die andere Arbeiten, die du geleistet hast. Es war wirklich sehr schön, immer diese Stimme zu hören. Sie ist einprägsam und wir werden sie so schnell nicht vergessen. Auch von mir ganz mein herzliches Beileid an die Hinterbliebenen und ganz viel Kraft in dieser wahrscheinlich sehr schweren Zeit. Okay, dann kommen wir jetzt zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir einmal den Release vom Detektiv Conan Einstiegsbundle in diesem Monat. Am 19. Januar für 18 Euro die ersten 3 Bände der Reihe. Also ein kleines bisschen günstiger, als wenn man sie so kaufen würde. Zumindest zu den alten Preisen. Und ja, es sind die ersten 3 Bände. Also man bekommt genau das, was draufsteht. Und auch nicht mehr. Also ist jetzt nicht irgendwie noch ein Extra oder irgendwie was groß anders. Es sind die ersten 3 Bände in einer aktuellen Auflage. Und wenn man da irgendwie jetzt, da hatten wir auch schon in den letzten News-Podcast drüber gesprochen, für welche Zielgruppe das ist, weil es ist halt teilweise so, die ersten Bände in den Läden noch zu bekommen, so zum Einstieg, ist halt manchmal schwer, wenn es nicht ein dedizierter Manga-Laden ist. Und so kriegt man wieder die ersten Nummern mal wieder in die Läden. Und das ist natürlich für die Fans, die jetzt Con woanders herkennen und vielleicht mal mit Manga anfangen wollen, ein schönes Angebot. Und ich hoffe, da schlagen einige Fans, die zum Beispiel nur den Anime gucken, mal zu, wenn sie das irgendwie in der Buchhandlung entdecken. Und wenn man da so ein paar Fans auch an den Manga ranführt, ist das ja eine gute Sache. Das denke ich auch. Einfach erstmal so ein Angebot machen und zeigen, okay, wir machen jetzt hier so eine Bundle-Version, die für euch auf den Band runtergerechnet ein kleines bisschen günstiger ist. Mittlerweile sind es ja dann, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 2 Euro, die dann der Band quasi günstiger ist mit den neuen Preisen, die wir da jetzt dann haben. Und um einfach mal zu schauen, naja, ist das was oder ist das nichts? Macht es sicher Sinn. Es mag ja auch sein, wenn jemand jetzt beispielsweise den Anime jahrelang geguckt hat und jetzt überlegt, ja, okay, vielleicht probiere ich mal den Manga, dann will man ja vielleicht auch erstmal schauen, naja, gefällt mir der Zeichenstil, das Pacing, das Paneling etc. pp. Und ich glaube, um solche Fragen zu beantworten, lohnen sich so Bundles jetzt nicht nur bei Conan, sondern auch allgemein gesprochen immer gut. Ja, das Einstiegsbundle, ja, für mich nach all den Jahren nicht mehr relevant. Aber meine Manga-Story begann eigentlich ganz ähnlich, weil ich zu Anfang auch nur den Anime kannte. Und dann hatten wir ja, eingefleischte Fans werden sich vielleicht erinnern, als wir die ersten DVD-Boxen hatten, damals noch von Viz Media, soweit ich mich an den Namen erinnere, da war es so, dass die erste Box nämlich auch den ersten Manga-Band enthielt, in der damaligen Auflage, ich weiß jetzt gerade nicht, welche das war aber nicht die erste, aber da war auch das erste Mal für mich, wo ich den Conan Manga-Band in den Händen hielte und reingelesen habe. Und ja, das war sozusagen meine erste Berührung. Und als ich dann später auch von jemand anderem quasi die ja weiteren Conan-Mangas quasi übernehmen konnte, also quasi auch so eine Art Einstiegsbundle, nur mit ein paar mehr Bänden, da ist dann auch meine Conan-Manga-Sammelleidenschaft entstanden. Also ja, ähnlich wie hier, wenn ich jetzt quasi die Bände noch nicht hätte, dann sehe ich so ein Bundle, wo gleich 3 Bände angeboten werden. Dann denke ich mir immer, ach, damit kannst du nichts falsch machen. Du hast dann gleich 3 Bände, also zusammenhängende Story. Kannst du dir einfach mal ausgeben und einfach mal reinlesen und schauen, ob es was für dich ist. Und ja, in meiner persönlichen Erfahrung war es zumindest in ja 80-90% der Manga-Bände, die ich so im Regal stehen habe, so, dass ich dann die auch behalten und weitergesammelt habe. Also ja, wenn ihr, wie gesagt, den Conan-Manga noch nicht kennt, dann lohnt sich das Einstiegsbundle auf jeden Fall, falls ihr die ersten drei Bände noch nicht habt. Denn ja, damit kann man, denke ich, dann nichts verkehrt machen. Ich war jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich irgendwie gefragt habe, so wer die Zielgruppe davon sein soll. Es soll ja eine Einstiegsmöglichkeit sein. Wenn es aber für Anime-Fans, die eigentlich hauptsächlich in Anime schauen, ist, dann frage ich mich halt, wie die in der Bücherei gelandet sind und da dann in der Manga-Section. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde, also wenn man es wirklich nicht hat und Interesse hat und es fällt einem in die Hände, dann ist so ein Einstiegsbundle generell anzubieten, glaube ich, eine grundsätzlich gute Sache. Wie gesagt, ich frage mich halt, kommt das jetzt für die anderen, also bleibt es bei dem Einstiegsbundle oder kommen auch noch andere Bundle? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ist es geplant oder ist es wirklich nur dieses Einstiegsbundle? Es ist so, wie viele sagen und halt, glaube ich, auch immer wieder diskutiert sind, alle Bände zu kaufen ist aktuell wirklich ein richtiges Investment für Leute, die aufholen wollen, auch vielleicht ein zu großes Investment. Man muss schon über lange Zeit sammeln oder halt gebrauchte Bücher oder sich halt wegen gebrauchten Manga halt erkundigen. Von daher finde ich die Idee dieser Bundles, um den Leuten, die es vielleicht ein bisschen mauer bei der Tasche sind, zu ermöglichen oder schmackhafter zu machen, diese Bundles zu kaufen, finde ich, glaube ich, schon den richtigen Ansatz. Deswegen die Frage, ob da wohl noch mehr kommt. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was zukommt oder ob es bei diesem Einstiegsbundle bleibt. Und ansonsten ist das natürlich, wie gesagt, wenn wirklich jemand nach einem Geschenk für jemanden sucht und er weiß, dass der gerne Krimis mag oder sowas in der Richtung, dann ist so ein Einstiegsbundle natürlich auch eine nette Sache. Also gut, dass es das gibt. Ich bin gespannt, ob das weitergedacht wird. Und dann ist im Januar auch noch das deutsche Cover von Band 107 bekannt geworden. Der erscheint ja am 11. Februar hier offiziell in Deutschland. Enthält 10 Kapitel, 1134 bis 1143. Und ja, also wenn man sich das jetzt zum Beispiel vergleicht auf Konwiki mit dem japanischen Band, dann sind wir auf jeden Fall sehr nah dran. Straße und Schnee ist beides da, also immerhin. Und wir hatten über Amazon dann auch die Inhaltsangabe, wo es dann beleuchtet wird, dass die Detective Boys in Nagano sind und dass Kogoro von Eriran und Konnen beschattet wird. Und da werden wir dann noch ausführlicher drüber sprechen, wenn wir zu diesem Band einen Themenpodcast machen. Und wir haben zusätzlich zu der verschneiten Straße und der verschneiten Landschaft auch noch Straßenbeleuchtung, wie im japanischen Original. Ja, alles in allem, denke ich, das kann ich vielleicht schon mal sagen, finde ich, ist es ein ganz schönes Cover, was insbesondere jetzt zur Jahreszeit ganz gut passt. Ja, dem schließe ich mich an. Mehr sage ich aber auch nicht, weil ich dachte, oh, Schnee auf dem Cover. Jetzt gucke ich nach draußen. Oh, hier ist auch Schnee. Ja, aber mehr sage ich noch nicht. Den restlichen Vergleich nehme ich dann vor, wenn der Band da ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Band kommt, weil ich mich nur noch vage an die Weekly Kapitel erinnere. Und deswegen wird es sehr schön, die in Bandform dann nochmal gebündelt, komplett schön nachzulesen und dann beim Podcast auch darüber zu sprechen. Ja, da werde ich mich den anderen auch anschließen und nicht so viel dazu sagen, weil Themenpodcast kommt. Ja, das Cover, so im direkten Vergleich, gefällt mir auch persönlich. Es ist eine sehr nah, also eine vielleicht mit den am nächsten, also eine der Umsetzungen, wo es am nächsten am Original dran ist. Von daher kann man da nicht meckern, auch mit den Farben passt es zum winterlichen Setting. Und dann gucken wir mal, wie sich der Band am Ende in der Themenpodcast-Bewertung macht. Und wie Olli schon richtig erwähnt hatte, kann man die Kapitel dieses Bandes jetzt auch schon im Detective Conan Weekly alle lesen. Was man im Detective Conan Weekly nicht lesen kann, ist der aktuellste Fall, Kapitel 1154 bis 1156. Wir hatten auch im Jahresrückblick schon drüber gesprochen, aber gerne auch nochmal an dieser Stelle, weil es ist ein Problem, was bisher immer noch nicht gelöst ist. Der letzte Fall lief im Dezember in Japan. Das erste Kapitel kam am 3. Dezember, dann 10. Dezember und dann 24. Dezember. Also, naja, das ist jetzt schon alles ein bisschen her. 3. Dezember mit dem neuen Rhythmus vom Detective Conan Weekly, 8 Tage nach Japan-Veröffentlichung, wo es ja zur Stabilität und Regelmäßigkeit wieder kommen sollte bei der Veröffentlichung. Das wäre der 11. Dezember gewesen. Ja, der ist lange vorbei. Nun könnte man natürlich vermuten, irgendwie vielleicht, dass mit den Dezember-Stress und Winterfeiertagen da am Ende des Monats ist dann vielleicht irgendwas dazwischen gekommen. Ja, aber selbst dann sind es jetzt schon, naja, echt spät. Wir kommen bald zu 2 Monaten, in denen das Ding nicht erschienen ist. Bald. Und das andere Problem daran ist, dass wir halt spekulieren müssen und irgendwie überlegen müssen, was könnte der Grund sein, weil Egmont Manga sich weiterhin auch in keinster Form irgendwo mal dazu äußert. Und dann geht es ja schon so weit, dass Leute da private irgendwie Instagram-DMs an Egmont schreiben und ignoriert werden. Oder dass dann in irgendwelchen anderen Posts in den Kommentaren Sachen geschrieben werden, wo gesagt wird, ach ja, toll, ich finde das alles super, juhu. Und dann ist ein anderer Kommentar da, der fragt, ach, wann geht's mit Weekly weiter? Eine höfliche Frage. Und dann für den Lobkommentar gibt es dann ein Herz auf Instagram vom Kanalbetreiber. Und für die Frage nach dem Weekly dann kein Herz und auch keine Antwort. Also ja, das aktuelle DetectiveCon Weekly. Wer gedacht hat nach dem Jahresrückblick, ach naja gut, aber jetzt im Januar wird es naja bestimmt irgendwann erscheinen, sieht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht so doll aus. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht wirft das kein gutes Licht auf Egmont Manga, was sehr, sehr schade ist, weil ja weiterhin jedes Mal, wenn wir kritisch über Weekly reden, der Zusatz Weekly ist toll, wir freuen uns sehr darüber, dass es einen Simulpub gibt. Aber dass wir jetzt hier bald 2 Monate lang der Release-Rhythmus, der versprochen wurde, nicht eingehalten wird und dass sich dazu gar nicht geäußert wird, ist einfach als Fan sehr, sehr, sehr, sehr, sehr frustrierend und naja, das ist jetzt hart, aber ich meine, das wirkt ja fast unprofessionell. Also muss man ja ganz ehrlich so sagen und das macht mir auch keinen Spaß, irgendwie sowas da in der Richtung zu formulieren, weil die Arbeit ist natürlich auch hart. Und Egmont Manga ist kein großes Team, das wissen wir alle. Und so weiter und so fort. Tausendmal haben wir solche Sachen gesagt, wenn es irgendwie darum ging. Also man kann das alles so ein bisschen immer einschränken und Sternchen dran und hier das und das und das. Aber unterm Strich muss man jetzt wirklich festhalten, für dieses Weekly ist das echt ziemlich frustrierend. Um da vielleicht diese Aussage aufzugreifen, wir sagen ja wirklich oder haben lange gesagt, Detective Con Weekly ist toll und ist eine gute Sache. Ich würde meine Aussage dann gerne dahingehend präzisieren, das Konzept von Detective Con Weekly ist toll und eine gute Sache. Die aktuelle Umsetzung ist, und es mag jetzt vielleicht ein bisschen hart sein von der Wortwahl, aber es ist wirklich eine mittlere Katastrophe. Also, ich meine, klar, ich habe Verständnis dafür, dass Feiertage sind, dass dann auch Kapitel nicht erscheinen. Ich habe auch Verständnis dafür, dass Leute im Urlaub sind, dass Leute vielleicht auch mal krank sind, dass es personelle Engpässe gibt, dass man vielleicht irgendwelche anderen, sag ich mal, Sachen hat, die ein bisschen haken, irgendwie in der finalen Abstimmung, irgendwie beim Lettering, beim Korrekturlesen, was weiß ich, ja. Das mag ja alles sein, aber das kann, glaube ich, relativ schlecht eine Verzögerung um mehrere Wochen rechtfertigen. Und ich versuche es ja immer wieder, gucke jede Woche noch mal rein auf den Plattformen, wo Weekly erscheint, ob es denn jetzt da ist. Und dann heißt es bei 1154 keine Einträge, bei 1155 und 56 dasselbe. Und es ist halt einfach enttäuschend jedes Mal, wenn ich dann denke, naja gut, jetzt sind wieder 7 Tage rum, vielleicht ist es ja mal jetzt wenigstens 1154 online und auch das ist dann halt nicht online. Das weiß ich nicht, das finde ich ist halt einfach schade. Und ich meine, es mag ja unterschiedlichste Gründe dafür geben, aber dann finde ich, ist doch das Minimum, was ich als Verlag machen muss oder generell, wenn ich irgendwie was habe als Unternehmen, das irgendwas anbietet, dass ich das doch kommuniziere, dass ich dann halt auch nach außen, soweit wie mir das möglich ist, transparent bin, damit ich zumindest versuchen kann, bei den Fans Verständnis zu wecken dafür. Das ist ja eigentlich dann so das Minimum, was ich leisten sollte. Und wenn halt auch dann da nichts kommt und man so das Gefühl hat, dass irgendwie sämtliche Kommunikationskanäle dahingehend eben tot sind, dann muss ich halt eben sagen, naja, irgendwann verliere ich halt dann auch mal das Interesse daran. Ja, das ist wirklich, wirklich Ja, schade kann man schon, ich will am liebsten sagen, eine Katastrophe. Ja, weil ich bin persönlich jemand, ich lese die Weekly-Kapitel nicht immer gleich up-to-date und sofort, sondern eher, ja, ich lasse mir Zeit und wenn wir dann darüber berichten oder Lasse erzählt, so, ja, Weekly dies und das und ich so, oh ja, das kenne ich noch gar nicht, das muss ich ja mal nachlesen und dann lese ich die Fälle vielleicht auch direkt hintereinander am Stück. Und ja, deswegen war es dann eben, ja, Situation aktuell auch so. Und ich wusste, ah, das neueste Kapitel, also jetzt sind es ja schon drei, habe ich noch nicht gelesen. Wir hatten den News-Podcast, der ging rum, wir hatten den Jahresrückblick, der ging rum. Und ich dachte dann so, oh ja, stimmt, habe ich noch nicht gelesen, muss ich mal reinschauen. Jetzt wird es ja da sein, weil ich bin ja nicht der Schnellste. Da ist es ja meistens schon da. Und dann gucke ich da rein und gucke auch ins Wiki, in die Liste und sehe da immer noch TBA und also, und ich denke, wie, ist das wirklich so? Ist das immer noch nicht erschienen? Und wir haben schon zweimal darüber berichtet und die offiziellen Erscheinungsdaten haben wir ja gehört und das dann noch da in den Kontext zu setzen, ist noch mal bitterer. Und wenn ich mir schon denke, also ja, eigentlich so langsam will ich es mal lesen, dann will das schon was heißen. Ich als geduldiger, wartender Mensch. Und ja, das ist gerade für den Start des Jahres nicht so besonders toll. Wie gesagt, die Verständnisreden haben wir immer schon gesagt und wir stehen uns da auch komplett auf die Seite von Egmont. Jens hat so viele tolle Gründe angeführt, warum etwas nicht erscheint. Aber, und das sagen wir jedes Mal, egal was der Grund sei, dann bitte haut doch eine kurze Information dazu raus. Weil gerade auch, dass Egmont, ich sag mal jetzt, wie Lasse erzählte, private Nachrichten hält oder unter völligen anderen Post diese Fragen kommen, die kann ich voll verstehen, wenn keine Informationslage dazu kommt, weil gerade wenn auch Nachfragen kommen, dann weiß man ja, hey, die Leute interessiert das, die wollen das lesen, die wollen das wissen, die haben Interesse an Weekly und vor allem, sie bezahlen ja auch für Weekly, es kostet ja ein bisschen was. Und ja, da will man natürlich eine Antwort haben und fragen, ja, ey Leute, woran liegt's denn jetzt? Ich warte schon über einen Monat. Ich möchte das gern mal lesen. Oder was ist der Grund, warum bei euch da halt nichts passiert? Und dass eben gerade in der Situation jetzt aktuell, wo wir wirklich schon so lange warten, dass da wirklich gar nichts kommt. Also man würde ja auch die ganzen Nachrichten und Nachfragen, die würde man damit komplett ersticken. Und müsste das nicht ignorieren oder was auch immer die Mitarbeiter damit machen. Damit wäre ja alles dann gesagt. Dann hauen sie den Post raus, sagen, ja, Leute, es war Weihnachten, wir haben es nicht hingekriegt oder wir hatten andere Projekte oder was weiß ich, was auch immer der Grund war. Es war Schneechaos, ich weiß es nicht. Aber wir hätten dann zumindest was, womit wir arbeiten können und sagen, ah, okay, alles klar, ja, dann warten wir noch mal einen Monat oder so und dann hätten wir es vielleicht jetzt auch schon oder wir würden jetzt vielleicht nach einem Monat noch mal nachfragen. Hey, vor einem Monat habt ihr gesagt, ihr kommt gerade nicht hinterher, weil ihr hohe Krankheitsausfälle habt. Wie sage ich, sag jetzt gerade alles, was mir so einfällt. Und ja, dann würde man es wieder aufbringen, das Thema. Aber dass so stillschweigend, so gar nicht kommuniziert wird, das wirft ein super schlechtes Licht drauf und ich kann dann auch verstehen, dass die Leute sagen, ja, im Extremfall, ey, wenn ich da nichts erfahre, dann bezahle ich da auch nie mehr für, dann will ich das auch nie mehr. Also kann ich voll verstehen, wenn einige Leute in die Richtung gehen und davon Egmont sehr enttäuscht sind, weil, wie gesagt, eine kurze Antwort über den Status eines Projektes, das kann man immer mal raushauen. Gerade in unserer heutigen Zeit der moderne Medienkommunikation, früher einen Tweet absetzen oder auf anderen Social Media Sachen einen kurzen Beitrag raushauen oder eine Insta-Story oder so. Das dauert keine wie lange dauert das? Keine 3 Sekunden oder 5 Sekunden oder wie auch immer. Und dann weiß man das und damit ist alles gesagt. Und ja, das vermissen wir. Vor allem, mich stört daran so sehr, dass man ja offensichtlich Interesse daran hat, die Leute für den Manga zu begeistern. Und da ist es doch eigentlich nur klar, dass die Leute auch neuen Content wollen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man Content so schnell wie möglich möchte, dann ist es doch auch klar, dass die Leute, wenn du dann da etwas zu postest und offensichtlich auch Werbung für deinen Content machst, dass die Leute dann nachfragen, wenn sie wissen, wo so ein Angebot ist. Ich frage mich dann, wie es sein kann, dass wirklich nichts an Reaktion kommt auf diese Nachfragen. Gar nichts, keine Interaktion, kein gar nichts. Wenn ich Interesse an meinem Projekt habe, was ich auf die Beine gestellt habe und stolz darauf bin, da muss doch irgendeine Art von Kommunikation erfolgen und irgendeine Art von Interesse daran bestehen, auch über dieses Projekt zu reden. Und das macht mir halt so Angst. Die Tatsache, dass nichts gesagt wird, deutet für mich halt auf ein Desinteresse seitens, ja, in dem Fall Egmont her. Und das macht mir dann Angst, weil dann muss ich mir halt Sorgen machen, dass dieses Projekt stirbt. Und dann bin ich an dem Punkt, ja, wo man halt als Fan nicht sein möchte, dass man weiß, okay, gut, dann muss ich jetzt halt wieder warten, bis irgendwas im Manga veröffentlicht wird. Und das ist in der heutigen Zeit, in der wir jetzt gerade erst einen Simulcast für den Anime bekommen haben, irgendwie auch so ein bisschen, macht einen einfach traurig. Und ich weiß nicht, sie verstehen auch nicht, dass man durch diesen aktiven Content, eigentlich wissen sie das, sie wissen, dass durch aktive Content Kreation durch das aktive Interagieren mit der Community, du die Community an dein Produkt bindest. Und nur dadurch, sprich dieses Nicht-Antworten, dieses Nicht-Reagieren, dieses Ignorieren führt genau zum Gegenteil. Das ist quasi mit jeder nicht beantworteten Textnachricht, verlieren sie potenziell jemanden, den sie vorher ohne Probleme hätten an sich binden können. Und ich, also, wie gesagt, kleines Team, gibt genug verständliche Begründungen. Aber auch nur irgendwas zu schreiben, à la, wir wissen es, wir sind dran. Oder ja, dieses Projekt existiert noch, wir haben das nicht einfach vergessen. Oder aus Versehen auf Löschen gedrückt. Ich weiß es ja nicht, es fühlt sich halt gerade so an, als hätte ich aus Versehen jemand ein Programm deinstalliert auf dem Rechner und keiner weiß mehr, dass es jemals existiert hat. Ich weiß es auch nicht. Es ist sehr frustrierend, ich finde es sehr schade. Ich habe wirklich sehr gerne gelesen, immer gerne gelesen. Und ich fand es eine tolle Möglichkeit, auf dem aktuellen Stand zu sein und bin einfach sehr frustriert. Ich habe so wie Olli, ich lese die Sachen eigentlich gerne, wenn sie vollständig sind. Das ist ja auch jetzt gerade das letzte Kapitel, glaube ich, von einem Dreiteiler. Das heißt, Leute, die das aktiv mitverfolgt haben, haben dann vielleicht Teile gelesen des Kapitels oder der Story und hängen halt in der Luft. Das ist wie ein Cliffhanger und dann wird angekündigt, die Serie wird gecancelt oder so ein Käse. Das ist unglaublich kacke. Punkt. Ja. Dementsprechend, ich verstehe, wenn Leute frustriert sind, ich verstehe, wenn Leute dem Weekly den Rücken zukehren. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Ich finde es immer noch eine tolle Sache und ich hoffe sehr, dass vielleicht irgendwer das hört und von Egmont und sich denkt, oh ja, jetzt vielleicht kommuniziere ich ja doch mal was. Das wäre so schön. Bitte, bitte, bitte. Tja, und da in der Form nicht kommuniziert wird, müssen wir uns dem Simul-Projekt zu widmen, was tatsächlich erscheint in Deutschland. Und das ist aktuell der Simulcast bei Crunchyroll. Dann gehen wir nämlich rüber zum Anime in Japan, beziehungsweise Anime im Simulcast. Aber bevor wir direkt zu den Episoden kommen, kommen wir noch zu anderen Sachen aus diesem Bereich. Nämlich hatten wir da News, dass es neue Openings und Endings geben wird. Da hatten wir zuerst die News Ending 74 von Mai Kuraki, dass das kommen soll, und dann später kam auch die News, Opening 61 von Bees wird starten. Beide zum Jahresbeginn am 10. Januar zu Episode 1188. Bei Episode 1187, da kommen wir auch noch zu, gab es, wurde Opening 1 und Ending 1 wiederverwendet, die alten Songs mit neuen Videos. Aber inzwischen haben wir nun auch die neuen Openings und Endings gehört. Da gehen wir vielleicht zuerst mal drauf ein, gesondert. Opening 61 von Bees, Heaven Knows. Es ist mal wieder ein typischer Bees-Rock-Song, der so ein bisschen seicht vor sich hin rockt, da mit der Gitarre und dem Gesang und allem drum und dran. Gitarre und Gesang, welcher Song hat das nicht? Und es kommen sehr, sehr viele Charaktere vor. So in der Mitte des Openings fahren sie dann quasi so eine Slideshow ab von Diashow von möglichst vielen verschiedenen Polizeicharakteren, werden nochmal rausgehauen. Aber auch am Anfang so ein paar schöne Szenen dann irgendwie im Café Porot oder noch so mit den Bärchen. Und dann am Ende Shinichi und Ran und Conan fliegen mal wieder durch den Himmel in weißen Klamotten und schauen sich lange in die Augen. Und dann gibt es am Ende mal wieder die Wiese, wo Leute draufstehen. Und so weiter. Ich muss für mich persönlich sagen, der Song, ach naja, ich bin einfach nicht der größte Beast-Fan in Detektiv Conan. Es ist mir einfach ein zu seichtes Gedudel. Das Video finde ich gut. So, ja, teilweise haben vielleicht ein bisschen viele Charaktere dann so einfach reingeschmissen. So fürs 30. Jubiläum, wie viele kriegen wir da irgendwie noch rein? Und, aber an sich ein schönes Video und ja, durchschnittlicher Song. So ging es zumindest mir. Wie fandet ihr das neue Opening? Von den Animationen wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Und so vom Song her hat es mir auch gut gefallen, beziehungsweise gefällt es mir ganz gut. Es ist nicht unbedingt eins der stärksten Beast-Openings, aber es ist eins, was unverkennbar einfach zur Unit gehört. Und ich finde halt auch gerade, dass sie dann da so im Refrain auch einfach mal so ein bisschen auf wow, wow, wow gehen. Zwar so gewagt, weil das birgt halt so ein bisschen das Risiko, naja, ich mache jetzt einfach was, was man auch noch mit gefühlt einem Promille mitgrölen kann. Aber ich finde, es geht hier auf die Rechnung. Ja? Also es ist ganz, ganz schön anzuhören. Und aus irgendeinem Grund erinnert es mich sehr stark an Giri Giri Chop, was ja auch von Beast ist. Ich glaube, das ist das sechste Opening, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, es hatte für mich dadurch so ein kleines bisschen so Anfangscharakter von Detektiv Conan. Insofern, summa summarum, bin ich ganz dankbar dafür, dass wir jetzt was Neues bekommen von einer, sag ich mal, alteingesessenen Band, die ihr Handwerk da auch wirklich versteht, weil das ist jetzt in den letzten Jahren ja doch teilweise immer mit neuen Künstlern, die natürlich auch eine Chance verdienen, öfters mal so ein kleines bisschen in die Hose gegangen für meinen Geschmack, wo ich mir so denke, na ja, nach ein, zweimal hören fand ich das Lied dann irgendwie ziemlich dröge. Und jetzt bei Heaven Knows, das kann ich mir jetzt wirklich Woche für Woche anhören und ich freue mich dann einfach. Und das ist für mich auch so ein Indiz, wenn ich das Lied höre und die Animation sehe und es macht mir Spaß auf die Episode und ich habe das Gefühl, okay, mit diesem Track kann ich richtig einsteigen, dann ist es ein Prädikat, yo, das ist gelungen. Ja, gelungen finde ich es auch. Es ist halt so, ja, für mich so ein typisches, ja, Beast-Opening. Man erkennt inzwischen einfach den Stil, den Gesang. Es passt einfach absolut da rein. Ja, wie Jens sagt, es ist jetzt aktuell nicht so, dass es in meinen Top-Beast-Hits landet. Da habe ich dann andere eher im Kopf, wo ich dann da vielleicht eher dran denke. Ja, damals, ja, war es mit Girigiri ja für mich was ganz anderes mit Beast. Ich fand damals so, das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst und irgendwie hat mir dieses Opening damals so gar nicht gefallen, weil ich so dachte, hä, das ist was vollkommen anderes und so richtig, boah, aufgedreht. Nee, ist überhaupt nicht meins. Aber so inzwischen ist Beast auch so zu einer Band geworden, wo ich ja je nach Song und es sind eigentlich die meisten inzwischen, wo ich sage, ja, das ist okay, kann ich hören, gefällt mir. Und ja, von den Animationen her, vom Video her, ja, mir gefällt es ja immer, wenn Charaktere halt so gezeigt werden der Serie. Wobei, ja, wie Lasse schon sagte, hier hatte auch ich so das Gefühl, oh, jetzt holen sie noch mehr und war das wirklich so? Ich hatte auch wirklich den Gedanken so, hey, ja, zu dem Jubiläum und so, wir hauen jetzt einfach alle Charaktere rein, die wir kennen und die so ein bisschen was mit zu sagen haben irgendwie. Also Hauptsache rein damit, wen habt ihr noch? So irgendwie so wirkte das, also. Ja, ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich freue mich, wie gesagt, wenn man viele Leute sieht, aber es kann natürlich auch schnell überladen werden, wenn dann die Leute halt sagen, ja komm, ja, oh, komm, und den mussten sie auch noch reinbringen. Und ja, natürlich, den noch und oh mein Gott. Und, ja, also, ja. Sagt gerne, wie ihr so dazu steht. Bin ich gespannt, ob ihr da sagt, jo, ist kein Problem, oder eher, nee, da haben sie übertrieben. Ja, von daher, wie gesagt, ich freue mich, dass wir jetzt da ein neues Opening haben. Und ja, das kann man, denke ich, auch eine Zeit lang sich immer wieder anhören. Wie gesagt, Beast gehört ja auch schon mit zu den Urgesteinen, sage ich mal, von Detektiv Conan. Und von daher kann man mit der Band, ja, eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Also ich mag das Opening vom Zeichenstil und ich finde es auch nicht so schlimm, dass so viele Charaktere dargestellt werden. Im Endeffekt, wenn sie wieder Charaktere reduzieren würden, ist halt dann die Frage, auf welche. Und wenn es dann halt am Ende nur Conan, Ran und Shinichi sind, dann wir haben halt so viele Openings noch vom Beginn, wo das nur der Fall ist. Da denke ich mir dann halt ein paar andere Charaktere mal zu sehen, ist nicht schlecht. Ich muss sagen, für mich ist das Opening dennoch schwächer als das vorhergegangene. Irgendwie hatte das mit diesem Pokerface-ähnlichen Charakter da, das war irgendwie, hatte für mich mehr Catch-Vibes als das jetzt von dem musikalischen her. So wie Lasse gesagt hat, das tümpelt so ein bisschen vor sich hin, das hat mich jetzt auch nicht gecatcht. Ja, aber es ist nett, dass es wechselt. Wir hatten ja, glaube ich, im letzten Jahr, und ich glaube, es war auch im Januar, oder? Dass wir darüber gesprochen haben, dass Sachen nicht so häufig sich wechseln. Und jetzt haben wir neue Dinge, und neue Dinge sind ja eigentlich immer ganz interessant. Es ändert sich was und man kann darüber diskutieren. Ja, wir wurden ja letzten Januar erlöst, weil ja Unraveling Love damals über ein Jahr lang lief, ohne ein einziges neues Opening dazwischen. Da wurden wir dann erlöst. Und im Ending-Bereich wurden wir jetzt auch erlöst, würden viele sagen, weil es ist endlich weg vom Fenster. Wir haben jetzt hier Ending 74, Towa Nikaze Ninoru von Mike Kuraki als neues Ending. Eine Ballade von ihr, und zwar, also wir hatten ja schon ein paar Mike Kuraki, so ein bisschen balladenmäßige Lieder, aber ich hatte das Gefühl, das war ihre balladigste Ballade. Also so langsam gesungen hat sie noch nie, zumindest in Con, meinem Gefühl nach. Und dazu haben wir ein teilweise recht schlicht, also eigentlich ein sehr schlichtes Ending, woran halt unter einem Kirschbaum steht. Und dann cyclen wir so verschiedene Pairings durch. Dann haben wir Shinichi und Ran im Kindergartenalter und dazu ihre Eltern. Dann haben wir sie als Grundschüler und dazu die Wild Police Story Leute. Dann in der Mittelschule, da steht dann Sonoko daneben. In der Oberschule dann Heiji und Kazuha und Akai. Und dann, wenn Ran ganz traurig ist, kommt dann Kon dazu, anstatt Shinichi. Na, so ein bisschen klassisch kennen wir das ja. So recht schlicht, okay. Ich fand aber tatsächlich, es gibt ja am Anfang und am Ende so zweimal eine Kamerafahrt, und das Lied war so langsam, dass ich selbst bei so einer kleinen Kamerafahrt schon irgendwie gedacht hatte, oh, wie schnell das Bild sich jetzt plötzlich bewegt, passt ja überhaupt nicht zum Lied. Aber es ist eine, also nachdem wir mit Fun ja sehr aufgedreht haben, so endingmäßig, sind wir jetzt wirklich sehr, sehr ruhig und gemächlich unterwegs hier in diesem Ending. Und das ist dann vielleicht als Kontrastprogramm jetzt erstmal so ganz gut. Ich fände es fast ein bisschen zu langsam und zu balladig, aber naja, es ist Mai Kuraki. Sie singt, also ihre Stimme ist halt toll. Und ja, ein Ending eher schlicht, aber ja, ist ja auch mal ganz schön nach den tanzenden Detective Boys. Ja, nach so viel Fun im vorherigen Ending bin ich jetzt ganz dankbar für ein bisschen mehr Mäßigung bei den Endings. Und ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist zwar schon ziemlich langsam, es ist schon ziemlich ruhig, aber auch das macht mir irgendwie Spaß. Gut, wir haben halt wieder so den Baum. Der Baum gehört irgendwie dazu in Detektiv Conan, was so Openings und Endings angeht. Da ist er ja ganz gern gesehen. Aber abgesehen jetzt davon, dass die Animationen da halt relativ, ich nenne es mal, wirtschaftlich sind, finde ich das Lied irgendwie so schön entschleunigend. Und so wie das Opening mir halt wirklich Lust macht, diese Episode, die jetzt kommt, zu schauen, und ich mir denke, okay, das wird jetzt garantiert cool, weil ich mich halt einfach drauf freue, sagt mir dann das Ending so, okay, Handlung ist durch, Jetzt kommen noch ganz kurz so ein bisschen der Abspann und dann noch die Vorschau auf die nächste Folge und dann werde ich quasi in den Rest des Tages entlassen. Und deshalb, es ist jetzt nichts, was irgendwie so ganz besonders groß heraussticht, meiner Meinung nach. Aber es ist einfach, ja, ganz nett und schön, sich anzuhören. Und auch da muss ich sagen, es ist wie beim Opening, ich höre es mir jetzt auch jedes Mal an. Das war beim vorherigen Ending ja eher so, dass ich nur darauf gewartet habe, es skippen zu können. Und hier denke ich mir so, nein, die eine Minute und 10 Sekunden oder 20 Sekunden, die nehme ich gerne. Ja, mich hat das neue Ending überrascht, muss ich echt sagen. Und zwar, ja, weil es diesen, ja, Weg in alte Zeiten geht, sage ich mal. Nicht nur mit Ran und Shinichi, sondern eben auch von der Musik her. Es war, ja, früher auch mal so ein Ending ist entspannt, langsam, ruhig und nimmt dich aus der Episode raus. Geleitet dich so, ja, voll entspannt so, ja, dann quasi ans Ende. Und ja, so ist das Gefühl jetzt eben auch gewesen bei dem Song, dass ich so dachte, ach ja, das ist wieder mal so schön passendes Ending im Sinne von ruhig, entspannt und ja, dreht halt nicht auf, sondern wir wissen jetzt hier auch, oh, wir sind am Ende und man kann sich aber auch ganz entspannt zurücklehnen und da Maikoraki einfach lauschen und denken, ja, schön entspannt und das war eine schöne Episode. Ja, und von der Animation her so, von den Sachen, was man so gesehen hat, fand ich's sehr schön, eben auch mal die jüngeren Charaktere halt wieder so zu sehen und so diese zeitliche Entwicklung, ja. Was ich ein bisschen seltsames Gefühl hatte ich dann, als dann nur noch drei zu sehen waren, nämlich Ran, Shinichi und Sonoko, wo ich so dachte, irgendwie werden es immer weniger. Erinnert mich so an Wild Police Story damals mit der Gruppe und dann, jo, wir sind fünf und dann, ich weiß gar nicht, ob das auch da beim Ending war oder so, es wurden halt immer weniger und am Ende ist nur noch Zero übrig geblieben. Irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert, so, oh, es werden immer weniger Leute. Aber ja, das war dann halt so mein Gedanken zu dieser parallelen Institution. Ja, der Baum an der Geschichte hat mich überhaupt nicht gestört. Also da gab es andere Endings, wo ich dachte, boah, nee, nicht schon wieder auf den Baum rennen. Also hier wirkte der Baum wirklich schön eingebunden und ja, also alles in allem gefällt mir das neue Ending sehr gut und ja, das kann auch gerne noch eine Weile bleiben. Ich mag es, wenn man jetzt, wie gesagt, mal so ganz entspannt am Ende einfach lauschen kann. Wir nennen das Ending dann einfach der Baum, ja? Also ich hatte vorhin einen kleinen Lachflash, während sie da gesagt hat, dass der Baum so schön im Fokus steht und dass wir bei der Detektiv Conan unsere Bäume immer richtig toll lieben. Also da musste ich wirklich sehr lachen. Also ich hatte den Baum jetzt tatsächlich auch wahrgenommen, aber nicht so, so extrem tatsächlich. Nein, es ist eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, wie fun für uns alle war. Aber das Ending tut tatsächlich einfach irgendwie gut. Ist tatsächlich so, wie ihr schon gesagt habt, ich würde das Ending tatsächlich auch freiwillig einfach nicht skippen, einfach nur mal anhören, dann kommt so ein bisschen raus. Auch wenn ich natürlich jetzt hier liebe Grüße an meinen Freund an der Stelle, der natürlich großer Verfechter des Fun-Fun-Funs-Endings ist, einfach weil er in seinem Inneren dann doch ein kleines Kind ist manchmal ab und an. der trauert dem alten Ending noch nach, aber das ist, glaube ich, einer der wenigen, der dieses Ending des Spaßes halber wenig gut fand. Ich muss sagen, es ist sehr lustig, da kommen wir vielleicht auch noch gleich nochmal drauf zu sprechen, wann dieses Ending eingeführt worden ist. Das ist bei der einzigen Episode, wo ich sagen würde, hey, Fun-Fun-Fun, jetzt mal gepasst zur Episode, hat es gewechselt. Ja, es ist ein schönes Ending. Man merkt manchmal, dass es, glaube ich, doch schon, ich will nicht sagen billig, kosteneffizient produziert worden ist. Man sieht, glaube ich, dass an der einen Stelle Ran, glaube ich, nur gespiegelt ist und solche Geschichten. Also es ist nicht schlimm, weil die emotionale Weite des Songs selber im Fokus steht und die Erinnerungs also zeitliche Erinnerungsschiene quasi, die daneben her als Story erzählt wird, reicht, um etwas zu erzählen für so ein Ending. Von daher, ich bin mit dem Ending sehr zufrieden. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt alles an Episoden haben, was wir erzählen werden, und werde dann wahrscheinlich nochmal in meiner Folge mit über das Taxi darauf eingehen, wie unpassend das Ending dann zu der Folge war. Ich möchte aber kurz noch erwähnen, dass ich für den Baum in die Bresche springe. Es ist nicht derselbe Baum. Der klassische Detektiv Conan-Baum ist ja ein Baum mit grünen Blättern auf einer Wiese. Und das hier ist ein Kirschblütenbaum an der Straße, wo die Leute links gehen. Das ist also ein ganz anderer Baum. Das hat damit, das ist nicht, das ist ein Imposterbaum. Das ist nicht unser klassischer Wiesenbaum. Okay. Sehr schön. Das ist also der Unterschied. Ja, also deswegen. Lasse, ich sehe, du passt auf. Das ist gut, das ist gut. Nächster Themenpodcast, der Baum in Detektiv Conan. Eine Analyse. Die Bäume von Detektiv Conan. Oh, ich sehe es schon, das wird der Renner. Ja, das absolut, das wird der absolute Wahnsinn. Aber bevor wir so eine, bevor wir die mit dieser Idee zu erfolgreich sind, machen wir doch erstmal weiter bei den normalen Anime-Episoden, die wir im Dezember und im Januar hatten. Da haben wir zuerst einmal die Manga-Umsetzung, Episode 1184 und 1185, im Ziegelspeicher der verschwundene Entführer, Teil 1 und 2. Und darüber erzähle ich jetzt mal kurz etwas. Wir werden natürlich auch die Handlungszusammenfassung wieder ein bisschen kürzer halten, weil jetzt könnt ihr ja alle im Simulcast bei Crunchyroll im Abo euch diese Episoden auch angucken, oder ihr habt diesen Fall schon im Manga gelesen. Es geht um Chihaya Hagiwara, und die zusammen ermittelt mit Takagi und Sato, und auf der anderen Seite sind die Detective Boys, denn es wurde ein Mädchen entführt. Und Sato und Takagi stören versehentlich die Lösegeldübergabe und müssen dann den einen Entführer verfolgen, womit sie dann nach Kanagawa geraten bei der Verfolgungsjagd und dann zusammenarbeiten mit Chihaya Hagiwara, die da als Verkehrspolizist unterwegs ist. Und in der Zwischenzeit sind Con und die Detective Boys unterwegs im Stadtviertel zufällig, wo das entführte Mädchen wohnt, und finden dort einen Papierflieger mit einer Hilfenachricht, scheinbar von diesem Entführungsopfer. Und dann ruft Con Takagi an, die inzwischen den Entführer verfolgt haben bis zum Red Brick Warehouse, der Ziegelspeicher aus dem Titel, in Yokohama. Ein ehemaliges, ja, Warenhaus, Lagerhaus, was dann zu so einer Mall umfunktioniert wurde und renoviert wurde im Laufe der Jahre. Und der Entführer ist da irgendwo, hält sich in einem der Restaurants versteckt und kann seinen Komplizen nicht kontaktieren. Und dann haben wir so ein bisschen zweigeteilt die Handlung im Restaurant Chihaya und Takagi, die irgendwie versuchen müssen zu erkennen, wer ist hier der Entführer, der gerade von uns weggelaufen ist, weggefahren ist. Und die Detective Boys müssen da im Viertel irgendwie unerkannt rausfinden, von wo der Papierflieger kam und was sind das für seltsame Würfel, die da gefunden wurden, und wo ist das Entführungsopfer und wer ist der Entführer. Das sind so die Mysterien, die hier angegangen werden im Ziegelspeicher. Wie hat euch diese Manga-Umsetzung gefallen? Sehr gut, tatsächlich, muss ich sagen. Ich finde, Teil 1 und auch Teil 2 hatten an sich doch ziemlich gute Animationen, hatten auch, wie ich finde, flüssige Animationen. Insgesamt ist auch meiner Meinung nach so das Lokalkolorit, also das Red Brick Warehouse beispielsweise, und generell dann so die ganzen Schauplätze drumherum sind gut zur Geltung gekommen. Auch der Humor aus der Manga-Vorlage ist, wie ich finde, hier pointiert umgesetzt worden, sodass ich sage, es lohnt sich wirklich, sich diese Doppelfolge anzuschauen. Und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ja, empfand ich auch als sehr schön angenehm, diese beiden Episoden zu sehen. Also wurde überhaupt nicht langweilig zwischendrin. Und was so als kleiner Bonus noch mit bei schwappte, war halt, dass eben der Fall noch mit zum, ja, Dokumentation von Gosho Aoyama, was ja auch bei ProSiebenMax gezeigt wurde, halt, Bezug nimmt mit dem Papierflieger und so, wie man den so faltet. Ich habe ihn noch nicht selber gefaltet, also mal schauen, ob das vielleicht funktioniert oder so. Aber ja, war sehr schön. Also war alles rundum eine gute Erzählstruktur, auch mit den Schauplätzen wechseln, so zwischen den verschiedenen Handlungen, die Kinder und dann da im Café und auch was so im Café dann so passiert ist. Das hat alles sehr gut gepasst und ja, mir hat es wie gesagt sehr gefallen und es wurde auch nicht groß irgendwie lange was in die Länge gezogen, so weil es gedoppelt war mit, oh ja, jetzt hier Teil 2, wir wiederholen nochmal 5 Minuten aus der ersten Episode oder so. Das ist, glaube ich, so nicht passiert und ja, deswegen war das sehr schön, angenehm, das dann so, ja, zu verfolgen. Ja, also ich bin auch dabei, dass ich hatte die tatsächlich das Weekly und den Manga-Fall jetzt gar nicht mehr so also so im Kopf und muss sagen, dass ein nettes Gimmick, was glaube ich im Manga nicht so extrem vorhanden war, aber ich fand, dass die Katze immer sehr gut und sehr nett eingebaut worden ist. Die guckte immer sehr grummelig und das war irgendwie Grumpy Cat und ich fand das sehr sympathisch. Die war schon echt süß umgesetzt. Und ich finde, solche Kleinigkeiten sind immer ganz nett, weil einerseits natürlich muss die Story auch gut transportiert werden und es sollte nichts irgendwie überzogen dargestellt werden oder anders dargestellt, zu abstrakt dargestellt werden. Es ist eine gute Umsetzung und auch der Humor, so wie ich glaube, Sio schon sagte, ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Und wir hatten einige Schmunzler, während wir es angeschaut haben, allein mit Satos Reaktion auf Takagi und Chihaya, die da gemeinsam ins Café gehen, war wieder Gold wert. Und solche Geschichten sind einfach schön in Farbe und in Szene gesetzt in diesen Manga-Umsetzungen. Und es hat Spaß gemacht zu schauen, kann ich jedem nur ans Herz legen, gerade wenn Leute vielleicht die Filler überspringen wollen. Aber diese Manga-Umsetzung, die lohnt sich auf jeden Fall auf Crunchyroll zu gucken. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem einteiligen Filler, der am 27. Dezember 2025 lief. Ehemals das Mysterium beim Frauentreffen, Teil 4. Jetzt haben wir einen deutschen Titel dafür, nämlich Mädels Club Mystery mit zwei Bindestrichen. 4. Und über diesen neuesten Teil dieser Reihe erzählt uns jetzt Olli erstmal was. Ja, es beginnt wie immer, die treffen alle wieder zusammen und diesmal wollen sie in ein Café gehen und ja, dort entsprechend die Süßspeisen ausprobieren und ja, was man halt so in einem Café halt machen kann. Und dann sind da natürlich auch noch andere Gäste und ja, das ist eigentlich recht entspannt und schön und ja, locker flockige Atmosphäre so. Eigentlich ein sehr schöner Tag, bis dann plötzlich zwei Mädels, nachdem sie von Tee oder Kaffee, ich weiß nicht, ich glaube eins von beiden war es, nachdem sie da was zu sich genommen hatten, sind die beide dann entsprechend zu Boden gesackt und eine wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert, aber für die zweite kam leider jede Hilfe zu spät und dann tritt die Polizei entsprechend auf den Plan oder versucht es zumindest, weil irgendwie sind das so Polizisten, die ja sozusagen, ich glaube, eher im Innendienst tätig sind oder so und sie nur sowas sagen wie, ja, wir mussten hierher, weil alle unsere Kollegen sind im Einsatz und jetzt müssen wir hier ermitteln und wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Und dann trifft es sich super, dass Sonoko als Deduction Queen da ist, die Oberschuldetektivin, und übernimmt das dann so ein bisschen. Und natürlich ist auch Sato mit dabei als erfahrene Kriminalinspektorin, nicht Kommissarin, Inspektorin. Und die beiden natürlich, diese Polizeilehrlinge, oh, bitte bringen Sie uns alles bei. Und ja, und so kommt es dann, dass irgendwie Sato trotz ihres freien Tages doch wieder arbeiten muss und die leiten die dann da so ein bisschen mit durch. Ja, die zweite, wie gesagt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Die andere hat sie nicht überlebt und dann ermitteln sie und ja, kommen relativ schnell darauf, dass die wohl irgendwie Gift zu sich genommen haben. Schlangengift, um genau zu sein. Und dann befragen sie so die Leute, die da sind und dann kommt irgendwie heraus, dass alle irgendwas mit Schlangen zu tun haben, weil sie, in der Zoohandlung arbeiten oder irgendwelche Forschungen mit Schlangen durchführen oder ja, so in die Richtung halt. Also alle haben irgendwie was damit zu tun. Das heißt, alle geraten irgendwie ins Visier. Und jetzt gilt es dann halt herauszufinden, wer denn ja, der Giftanschläger ist. Und dazu versuchen sie das dann eben halt irgendwie rauszufinden, auch durch Nachstellen mit, wer hatte denn die Gelegenheit, wer saß wo und ja, das ist dann sozusagen der Fall, den es zu lösen gilt und am Ende gibt es dann noch, ja, so eine Story-Drehung, sage ich mal, weil nämlich dann auch rauskommt, dass selbst das Opfer mit Schlangengift zu tun hatte und dann, ja, gibt es in einer Zoohandlung sozusagen eine, ja, gefährliche Situation, der sie entkommen müssen. Ja, wir kennen ja die Folgen, die quasi mehrere Teile spendiert bekommen, sei es jetzt Observation 1, 2, 3 oder das bebilderte Tagebuch oder das Detektivnotizbuch und so weiter. Und ich meine, wir hatten da die letzten Male immer schon gesagt, dass es diese ganzen Fortsetzungen nicht zwingend gebraucht hätte. Ich würde jetzt sagen, bei Mädels Club Mystery 4 ist das auch so. Also es hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich fand einerseits die Animation im Vergleich zur vorherigen Doppelfolge doch ziemlich schlecht. So als hätte man dann gesagt, naja, mit dem verbleibenden Budget müssen wir noch irgendwie 20 Minuten füllen und irgendwie die Animation, sag ich mal, zusammenbasteln. Dann die Handlung selbst mit den beiden überforderten Polizisten und dem ja, 0815-Fall hat mich ehrlicherweise nicht abgeholt. Und das fand ich halt dann so, ja. Also ich hatte mich schon so ein bisschen drauf eingestellt, als ich jetzt gewusst habe, oh, da kommt der vierte Teil. Aber als ich es dann halt gesehen habe, war ich doch so relativ ernüchtert, obwohl ich mich schon innerlich drauf vorbereitet hatte, dass es so kommen würde. Ist einfach ein schlechter Filler, ne? Also es ist halt der vierte Teil der Reihe und der ist halt schlecht. Das ist so das klassische Ding. Das Gimmick von diesen Mädelsclub-Dingern ist ja, dass sie sich vorstellen, irgendwie in so Szenarien, wie das irgendwie umgesetzt wird, dann entweder als Phantomdiebe oder dann als Videospiel. Und diesmal war es eine Indiana-Jones-Parodie, die nichts gebracht hat, weil sie am Ende gesagt haben, oh ja, was haben wir jetzt dadurch rausgefunden, uns das so vorzustellen? Nichts. Jeder hätte es sein können. Und dann sind wir ja auch so, dass das ganze Verhör und der ganze Großteil der Episode ja eigentlich nur dazu da war von den drei Verdächtigen, um irgendwie am Ende zu etablieren, warum sie dann da in der Zoohandlung mit den Schlangen umgehen können. Und am tatsächlichen Fall wird dann die meiste Zeit wirklich kein Fortschritt gemacht und dann nimmt Randa ihr Medikament und sagt, wenn man etwas öfter nimmt, dann nimmt die Wirkung ja schon ab. Und dann so, ah ja, okay, das eine Opfer, was überlebt hat, sie war es. Und dann wird die ganzen Hinweise darauf hinterher erzählt von Heilbauer und Sato und so. Und ja, sie war es dann wohl, okay. Und dann gehen wir in diesen Laden rein und dann gehen wir sehr, sehr lange da durch im Dunkeln und dann fällt uns auf, oh, hier sind überall Schlangen und das haben wir vorher nicht gemerkt und sind nicht auf die draufgetreten, obwohl die jetzt offensichtlich da im Weg liegen. Hä? Und auch nicht gehört. Und dann wird Sonoko gebissen und dann geht das Ending los und es ist so, ihr habt ja nicht mal die Täterin geschnappt. Was ist das denn? Und dann haben wir diesen Gag mit Sonoko da und dann wird noch nebenbei gesagt, ach ja, übrigens, die Täterin hat sich da im Schrank versteckt, die wurde dann verhaftet. Also, unfaires Mystery, das Gimmick war unlustig und unnötig, hat nichts gebracht und das Ganze mit den Verdächtigen hat so viel Zeit verschwendet, um am Ende die lustige Sequenz zu haben, wie sie da die ganzen Schlangen einfangen. Uiuiui, und am Ende nochmal für den Gag, dass Sonoko da im Krankenwagen ist und die ganze Zeit, man denkt, sie sagt jetzt Makoto, aber dann irgendwas anderes sagt. Hahaha. Ha, ha. Also, ja, ich für mich hat dieser Filler überhaupt nicht funktioniert und also am Ende war ich einfach nur genervt davon, was das jetzt wieder war. Also ich wäre lieber mit Korn angeln gegangen, als irgendwie irgendwas mit diesem Frauentreffen zu tun gehabt zu haben. Ja, stimmt, das gab's ja auch. Immer noch immer dieses unnötige Konnen und Agasa Und die haben ja nichts mit der Episode zu tun. Das werfen sie auch immer noch ein. Also, ja, das war. Es war irgendwie, es fing eigentlich ganz interessant an, so mit dem Kaffee und so und dies und das und dann Gift und so. Aber dann hatte es wirklich steil abgenommen. Und dann auch erstmal ging es ja dann los mit, ja, wir sind hier die beiden letzten Deppen, sage ich mal, vom Polizeirevier, die das hier machen müssen. Wo ich so dachte, das kann nicht. Ich glaube das, also ich glaube nicht, dass es so eng ist, dass sie da irgendwelche Anfänger hinschicken müssen. Also weiß ich nicht, das habe ich denen schon mal nie abgenommen. Und ja, dann auch dieses, ja, dieses Einbauen da von diesem Indiana Jones, sagte, lasse ich, ja, wo ich dann auch, ich hatte dann nur so Bilder gesehen von diesem Tropenhelm Mädchen da und dachte dann so, hä, warum haben die denn sowas an? Also, diese gehen in die Dschungel oder was? Und das hat so irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also man hat gemerkt, dass sie wieder dieses mit dem Videospiel quasi machen wollten, aber es hat irgendwie so, diesmal fand ich, es hat überhaupt nicht reingepasst. Und dann auch am Ende, was Lasser schon sagte, es hat überhaupt nichts beigetragen. Das war einfach nur, ja, vielleicht nett anzusehen oder sie kriegen andere Outfits, aber ansonsten nix. Und auch diese ganze Sache mit der Zoohandlung, mit den Schlangen und so, wo sie dann plötzlich umringt sind von denen und es sind Tausende und die wollen das nicht gemerkt haben. Also, nee, weiß ich nicht. Also, und vor allen Dingen auch, warum machen die kein Licht an? Ja, weiß ich auch alles nicht. Also, das war alles, nee, also dann am Ende habe ich dann auch gedacht, nee, also. So, das funktioniert nicht. Das könnt ihr mir so nicht verkaufen. Nee, nee, nee, also. Nee, überhaupt nicht. Also, war zwar eine nette Idee, aber nein, das ist dann leider auch nichts geworden. Also war nichts mit Club, Mystery, Mädchen, so. Und dann kommen wir zur Episode 1187 am 3. Januar. Das einstündige Special zum 30. Jubiläum, Episode Zero, Shinichi Kudo, der Fall im Aquarium. Da hatten wir ja schon ein bisschen über die Hintergründe geredet. Ich fasse das nochmal jetzt ganz kurz zusammen. Es ist ein Remake des Falls aus Band 83-84, der auch bereits im Anime umgesetzt wurde. Also es ist kein Remaster, sondern wirklich neue Animation. Und handlungstechnisch sind wir hier quasi unverändert, fast. Am Manga dran hauptsächlich. Shinichi und Ran treffen sich in einem Aquarium, um das auszukundschaften, um vielleicht Iri und Kogoro wieder zusammenzubringen. Und dann ereignet sich dort ein Mord, den Shinichi riecht, er schnüffelt, buchstäblich diesmal. Und dann nimmt er daran teil, ermittelt das Ganze als eben ein Flashback-Fall, spielt kurz vor Tropical Land, dann auch mit Megure da als Kommissar. Und dann macht Shinichi auch die drei Verdächtigen ausfindig und löst dann am Ende den Fall. Und dann aber wegen etwas, was er während der Falldemonstration gemacht hat, fällt dann hinterher versehentlich Rans Handy in einen Gully und dadurch kommt eben dieses Versprechen zustande, dass sie, wenn Ran das Karate-Turnier gewinnt, zusammen ins Tropical Land gehen. Also Shinichi sie quasi einlädt ins Tropical Land. Und dann haben wir am Ende noch die Adaption von diesem Bonuskapitel aus der Special Edition von Band 1, die damals zum 30. Jubiläum des Manga erschienen war, wo Shinichi ein bisschen das Tropical Land vorher schon mal auskundschaftet, um sich vorzubereiten auf dieses Date mit Ran. Und das wurde noch so ein kleines bisschen erweitert, aber jetzt auch nicht so nennenswert. Also es ist nur eine kleine Sequenz insgesamt. Was aber dafür wegfällt tatsächlich ist, im Manga war das ja und auch dann in der ursprünglichen Anime-Episode war es ja ein Flashback-Fall. Das heißt, wir hatten eine Zeit eben in der Gegenwart, wo wo Conan mit Ran und den Detective Boys und Agasa da im Aquarium war und dann Ran sich erinnert an diesen Aquariumsfall und Conan dann teilweise auch und dann ruft sie ihn auch nochmal an und so weiter. Und diese ganze Handlungsebene in der Gegenwart, die fällt komplett weg. Wodurch dann am Ende so ein, zwei Momente ein bisschen umgeschrieben werden, um das halt aufzulösen, komplett im Flashback. Also Detective Boys kommen gar nicht vor, hier irgendwie gar nicht. Dieses ganze Framing-Device fällt weg, um es eben nur auf diesen Flashback zu fokussieren. Ja, Und das ist im Prinzip das einstündige Episode Zero Special an sich, von dem, was wir in der Episode an sich haben. Dazu noch eben Opening und Ending, Opening 1 und Ending 1 mit neuen Videos, konnte man dann auch genießen in dieser Episode. Ja, dieses Jubiläums-Special, einstündiges Special, wie fandet ihr das? Wenn ich jetzt damals bei der Analyse von dem Aquariumfall schon dabei gewesen wäre, dann könnte ich jetzt auf meine damalige Aussage verweisen. Aber gut, das klappt nicht, weil ich war ja nicht dabei. Ja, zur Umsetzung selbst wenig Neues beim Fall. An sich ziemlich genau dasselbe, was wir da schon in den 800er, 900er Episoden hatten. Den Zusatz mit dem Opening und Ending in neuem Gewand, Stand 2026, fand ich sehr schick gemacht. Hat mich auch richtig gefreut. Es war einfach so was ganz Besonderes, was vor allen Dingen so ja, mit Erinnerungen an die frühen Folgen zu tun hatte und einfach eine Hommage an eben, ja, natürlich das erste Opening und Ending und die ganz frühen Episoden ist. Also das hat mir richtig viel Freude bereitet. Und auch am Ende dann nochmal so dieses Auskundschaften vom Tropical Land, wo sich Shinichi schon mal Gedanken gemacht hat, okay, wo schmeckt's gut, wo kann man gut was trinken gehen, welche Attraktionen lohnen sich, dass man sie besucht. Das ist insgesamt eine sehr runde Sache gewesen. Insofern bin ich insgesamt mit dem Special sehr zufrieden. Das Einzige, was ich halt so ein kleines bisschen als Wermutstropfen empfinde, darüber hatten wir aber auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen und überlegt, es ist halt quasi fast ausschließlich recyceltes Material und nicht wirklich so was großartig Neues dabei. Als eine von vielen Aktionen für das 30-jährige Anime-Jubiläum ist es auf jeden Fall in Ordnung und ein, wie ich finde, auch gelungener, respektabler Einstieg. Aber gerade, ne, weil wir halt eben 30 Jahre Anime-Jubiläum haben, sollte da doch noch etwas mehr im Laufe des Jahres kommen. Weil wenn das jetzt quasi so der große Big Bang ist, um das Jubiläum zu zelebrieren, finde ich, ist es für meinen Geschmack zu wenig. Ich bleib dabei, die Episode hat sich halt keinen Gefallen damit getan, dass sie eben so an Episode 1 sich messen lässt, dadurch, dass sie jetzt hier Episode 0 nennen. Weil ich verstehe natürlich, dass wir diesen Flashback jetzt haben und dass das dann quasi noch vor Episode 1 spielt, ist jetzt Episode 0. Aber Episode 1 war halt nicht einfach derselbe Fall neu adaptiert, sondern es war bekanntes Material zu großen Teilen, aber komplett neu verpackt, umstrukturiert, erweitert. Und da hatten wir auch noch den Vorteil, dass das im ursprünglichen Anime ja dann noch alles da, das Detective Boys wurden dann in Tropical Land mit reingepackt und dass wir dann so sagen konnten, wir haben jetzt eine manga-getreuere Umsetzung und dazu noch erweitert und halt in Spielfilmlänge und halt auch mit TV-Special animationsmäßig sah das dann auch noch mal besser aus. Und all das haben wir hier nicht. Es ist ein Manga-Fall, der schon sehr fast vollständig manga-akkurat umgesetzt wurde im Anime. Es war der 2015er Anime damals, meine ich. Und jetzt haben wir hier wieder eine TV-Anime-Umsetzung davon. Sie haben sich, weil das jetzt ein einstündiges Special ist, ein bisschen mehr Zeit und Mühe da rein investiert. Also wenn man die Animation vergleicht, das sieht schon besser aus als als die damalige Umsetzung. Also das ist schon so. Aber es ist ja trotzdem nicht das Niveau von einem spielfilmmäßigen TV-Special wie Episode 1. Also dieses Framing, was sie sich mit dem Episode 0 da irgendwie machen, da haben sich, finde ich, keinen Gefallen getan. Und dass man da jetzt auch noch sagen kann, ja, und dann ist jetzt auch noch das Ganze mit der Gegenwart. Also wir sind hier, weil wir halt Episode 0-mäßig machen, ändern wir den Fall in der Hinsicht, dass wir jetzt weniger manga-akkurat sind und da quasi eine ganze Ebene streichen. Ich finde es jetzt nicht super schlimm, aber dann denkt man sich halt so, okay, ja, dann haben wir jetzt zwei Versionen. Die eine ist schöner, die andere ist akkurater und dann haben wir den Manga und naja, also welches ist jetzt die bessere? Naja, keine Ahnung, beide irgendwie. Und vor allem, weil das ja eben Episode 1 dann zum 20-jährigen Jubiläum der Serie gehen wir wieder an den Anfang und jetzt zum 30-Jährigen machen wir das, was in Episode 1 schon auch ein bisschen drin war, weil das Ende vom Aquariumfall war ja auch in Episode 1 drin. Da gehen wir jetzt hin zurück und machen diesen 10 Jahre alten Manga-Fall nochmal. Und das ist halt irgendwie so, nicht so besonders wie halt Episode 1. Und ja, also ja, das ist an sich inhaltlich ist es halt immer noch ein guter Manga-Fall. Und ein einstündiges Special toll und Remake oder neues Videos für das erste Opening und Ending, alles schön und gut. Aber eben diese Besonderheiten, dieses mit Episode Zero, damit haben sie sich, finde ich, aus den genannten Gründen selber so ein bisschen ein Bein gestellt. Ja, ich sehe es auch so ein bisschen zweigeteilt. Als ich es dann, ja, als wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, fangen wir mal so an, da konnte ich mir halt überhaupt nichts drunter vorstellen, weil ich halt die ganze Zeit im Kopf hatte, der Fall wurde schon mal animiert, als Anime-Episoden umgesetzt. Es ist also nichts Neues dabei. Dann schwang natürlich immer noch Episode 1 mit dabei, wo ich dachte, oh ja, da haben sie was richtig Gutes gemacht, auch mit den ganzen Ergänzungsszenen und das. Machen Sie da noch was in der Richtung? Ha, ja, sind wir mal gespannt, mal schauen. Und ja, dann, jetzt habe ich es dann gesehen. Und ja, ich muss auch hier dann sagen, es war zweigeteilt, mein Ergebnis. Gefreut habe ich mich super darüber, dass, und wurde auch überrascht davon, dass Opening 1 und Ending 1 mit dabei waren, mit ja, neuem Bildmaterial. Ich weiß nicht, ob sie songmäßig da noch auch irgendwie was gemacht haben. So gut ist mein Gehör dann da nicht, dass ich da Ahnung von Musik hätte und sagen könnte, ob sie da noch irgendwelche Mischen oder was auch immer da draufgehauen haben. Von daher, ja, das weiß ich nicht, aber es war super schön, das zu hören, weil gerade das erste Opening, also das weckt einfach den Nostalgiefaktor und man kennt es und es ist ja auch von der Melodie her wie nur Fragen in meinem Kopf. Also das war wunderschön, das finde ich toll. Ja, und dann eben auch das Ending nochmal komplett zu hören. Da hatten wir ja, wir im Deutschen hatten ja da nur so ein paar Sekunden von Schritt für Schritt. Und jetzt noch mal ein bisschen mehr zu hören. Das war schon schön. Auch dann die Nachgang-Episoden, sage ich mal, wo Shinichi dann da im Tropical Land umhergeht und sich alles anschaut und dann da Referenzen gezogen werden konnten zu Film 4 mit der Cola-Dose und das, also das fand ich schön, das hat mich dann auch gleich wieder dran erinnert. Auch ja, den Film könnte man mal wieder schauen. Das ja, waren wie gesagt die positiven Dinge, natürlich auch die ja, Auffrischung der Animationsqualität, damit das sieht alles so schön und top aus, gar keine Frage. Aber es war halt vom Inhalt her, war es absolut nichts Neues. Ich habe die Episode natürlich geschaut, ich habe mich gefreut, dass sie da war, aber es war trotzdem immer so, ich hatte so das Gefühl, ich. Ja, ich kenne das alles schon. Also im Prinzip war es nicht notwendig, das nochmal neu aufzulegen, weil das wurde bereits umgesetzt und das wurde auch gut umgesetzt damals. Und ja, ich weiß ja, wie das funktioniert. Also das war an der Stelle für mich, war es jetzt kein Mehrwert. Und ja, auch im direkten Vergleich zu Episode 1 muss ich sagen, dass es nicht unbedingt Episode Zero ist, weil Episode One war wirklich was ganz Besonderes. Und da, das lobe ich heute noch in sehr hohen Tönen und ich lege immer noch gerne diese Blu-ray in mein DVD-Werk und freue mich, was da alles zu sehen ist und dass es doch irgendwie bekannt ist und doch ist es irgendwie neu und ach, das ist alles schön und gut. Aber so werde ich nicht über Episode Zero reden, sondern das ist halt so, ja, wenn du mich fragst, was war daran neu? Ja, das Opening und Ending haben sie nochmal neu aufgefrischt. Und wir hatten am Ende so ein paar Szenen mit, Shinichi geht ins Tropical Land oder kann man so ein paar Parallelszenen zu den Filmen oder so ziehen. Aber neu war jetzt sonst nichts. Und ja, das war's damit dann auch schon. Also, ja, ich weiß nicht, wie es so ist. Also für mich war es so zweigeteilt. Also vom Inhalt her dachte ich halt, ja, es ist schön, dass es da ist, aber ich habe es alles schon mal gesehen. Also im Prinzip war es eigentlich nicht notwendig so. Also ich gehe da so zweigeteilt. Ja, außer halt die Sequenz am Ende ist für den Anime schon neu mit diesem aus dem Bonuskapitel da im Tropical Land, aber das ist halt auch nur eine kleine Sequenz. Ja, das ist halt neu, ja. Sequenz. Also musste man dafür den ganzen Fall neu animieren. Oder hätte es nicht auch gereicht, wenn man einfach ein Remaster macht von den damaligen Episoden und das danach am Ending das daran hängt? Naja. Ja. Also von meiner Warte aus, wie gesagt, diese Erwartungshaltung, die man natürlich damit suggeriert, wenn man Episode Zero schreibt, das verstehe ich schon, dass das dafür wahrscheinlich nicht wirklich genug gewesen ist. Ich fand am Ende die Szenen sehr nett. Manchmal denke ich mir, übertreibt es nicht zu sehr mit diesen Anspielungen und diesen Verkettungen von Sachen und einfach nur dem Nostalgie-Kick quasi auf bereits Gezeigtes, sondern zeigt auch oder verknüpft, kombiniert es mit neuen Sachen. Eigentlich war es ja nur ein Abhandeln von, wir laufen jetzt an allen Orten vorbei, die wir irgendwie in Filmen oder in irgendwelchen anderen Stellen erwähnt haben. Grundsätzlich fand ich es trotzdem nett. Es hat bei mir die gewünschte Emotion ausgelöst. Ich fand den Fall gut umgesetzt. Ich hatte später aber auch mit anderen Leuten Diskussionen, die sich halt dann an das Original erinnert haben und sich gefragt haben, hä, wo ist denn das mit dem das ranrennt im Endeffekt? Und war das denn da in dem Fall oder war das nicht in dem Fall? Und dann waren Leute verwirrt. Und das finde ich, das muss man halt nicht zwingend erzeugen. Wenn es ein Special ist, dann sollte es vielleicht auch, wie gesagt, manga-akkurat dargestellt sein. Es ist ganz nett, weil sie es machen müssen, damit sie es quasi wirklich als Episode Zero verkaufen können. Deswegen verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Nichtsdestotrotz, ja, hakt es daran dann halt auch am Ende. Es ist nicht einfach, also man hat das Gefühl, als kriegt man dieselbe Geschichte aus zwei Linsen, also zweimal erzählt und sie ist nicht die gleiche. Und das macht es irgendwie so ein bisschen, man weiß dann nicht, was ist denn jetzt eigentlich Fakt. Und bei der Episode 1 war es wirklich, zumindest an dem, was gezeigt worden ist, ist inhaltlich nicht viel, also nichts geändert worden. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Wahl der Episode selber die richtige ist, obwohl natürlich keine andere geht. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Es ist immer schön, gut animierte Manga, also Manga-Umsetzung zu sehen. Es ist immer wieder schön, wenn man... ich weiß nicht, es macht einen ja auch glücklich, wenn man dann schöne Zeichnungen sieht, schöne Umsetzung und alles. Das, also mich persönlich erfreut das immer sehr, gerade wenn man zwischendrin dann mal Filler guckt oder halt danach sich einen Filler dann noch gibt. Das bringt einen dann immer sehr auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber nichtsdestotrotz, klar, ich verstehe, dass da ein Diskussionsfaktor ist. Ich finde es auch nicht so gut, wenn Zuschauer verwirrt werden. Das finde ich, sollte nicht passieren. Deswegen wäre es vielleicht ganz nett gewesen, wenn man da irgendwie eine Mini-Anspielung dran gebracht hätte, dass der Zuschauer weiß, ah ja, das gab's, aber das ist jetzt hier weggelassen worden oder sowas. Ja, das genau ist das, was ich dazu sagen kann. Nichtsdestotrotz hatte ich Spaß mit der Episode. Also ja, es hat nur nicht den gleichen Stellenwert wie Episode 1. Und ob ich es mir auf DVD extra kaufen würde? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, weil man es haben will. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es zum 40. Jubiläum dann Episode Minus One gibt, dann mit dem New York Flashback und dann zum 50. Jubiläum Episode Minus Two mit dem Flugzeug Flashback. Also für die nächsten Jahre, die Jubiläumsfolgen sind dementsprechend auch schon sicher. Toll. Aber bevor wir jetzt zu diesen Jubiläen springen und darüber fantasieren, was da so passieren könnte, sind wir eben hier und jetzt am 10. Januar angelangt bei Episode 1188. Verfolgungsjagd im Detektiv Taxi 3, eine Urosawa-Episode, der dritte Teil davon. Und was da wieder alles Folgendes passiert, darüber erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Also bei der Episode handelt es sich ganz eindeutig um eine Werbeaktion, und zwar für Tiefkühlwaren. Weil wenn ihr schon immer sehen wolltet, wie Conan Kogoro in einem Tiefkühlwaren-Kostüm aussehen, dann ist das die Folge für euch. Genau das passiert innerhalb der ersten paar Minuten der Folge, sprich die beiden sind engagiert worden. Con wussten es natürlich nicht besser. Fahren mit dem Taxi und unserem lieben Taxifahrer zu dieser Veranstaltung und werden prompt erstmal in diese Tiefkühlwaren-Kostüme gesteckt. Das ist der eine Teil der Handlung, die sind darüber natürlich nicht glücklich. Der andere Teil ist, dass es Juwelendiebstähle gibt und die sind natürlich mit dieser Tiefkühlwarenfabrik irgendwie verknüpft. Wie genau, das muss Con in Krokettenkostüm herausfinden. Und natürlich gibt es nebenbei ja noch die Sonderhandlung, dass Ran verzweifelt versucht, oder zumindest zu einem Teil der Handlung, dass Leute versuchen, sie in ein frittiertes Garnelenkostüm zu stecken. Ja, es ist mal wieder ein Klassiker unter den Klassikern. Und deswegen sage ich, wie schon gesagt, das Ending mit Fun, Fun, Fun würde zu der Episode deutlich besser passen als als die Ballade. Andererseits, wer weiß, vielleicht war der ein oder andere von euch auch zu Tränen gerührt von dieser doch sehr ernstzunehmenden Folge. Es ist nämlich mal wieder ein Klassiker von unseren Lieblingsautoren, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, aber das wird Lasse bestimmt hinkriegen. Ich fand es wie immer hervorragend. Was habt ihr denn dazu gedacht? Der Name ist Yoshio Urasawa. Ich fand die Episode schlecht. Ich habe keine positive Emotion gefühlt, also ich war nicht gerührt, ich habe auch nicht gelacht. Also ich habe nichts Positives empfunden und ich möchte diese Episode auch nicht weiter kommentieren. Sie war schlecht. Dem würde ich mich vollumfänglich anschließen und das Wort an Olli weitergeben. Ja, dann ich sag noch ein bisschen was dazu, aber es wird auch nichts Positives sein, weil... Ja, es ist einfach, also wir kennen die Detektiv-Taxi-Folgen davor und sind schon nicht gut rausgegangen. Und jetzt noch ein dritter Teil, da dachte man auch gleich, oh nee, also das kann doch nichts werden. Und es wurde auch nichts. Also und ja, selbst auch dieses, dass sie versucht haben, da irgendwie so einen Kriminalfall mit reinzubringen, hat auch nicht wirklich was gebracht und da groß Spannung aufgebaut und gerade was das Kriminalmäßige dann da am Ende ist und dann, ja, also das am Ende dann so, dann fliegt er da, sage ich nur mal, und dann, oh nee, also absolut nee, also ich weiß nicht, also ich hätte, wenn ich das gemacht hätte, ich wäre da runtergefallen, ich wäre tot gewesen, aber ja, das ist halt so. Man merkt gleich, dass dieser Urasawa das gemacht hat, weil das so absurd wieder war und ja, also, ja, anscheinend mögen ihn die Anime-Leute, dass die ihn immer wieder da ranholen, dass er irgendwas machen darf, aber ja, nee, das war nichts Tolles, also, das ist, nee, kann man getrost vergessen, also, ja, tut mir leid. Anstatt über Stereotyp Taxi 3 zu reden, lobe ich stattdessen an dieser Stelle nochmal kurz die Mädelsclub 4, da war ich ja auch ziemlich harsch zu der Episode, weil ich sie auch nicht gut fand, aber immer noch besser als die hier. Aber ich möchte zumindest loben, ich fand bei der Mädelsclub Mystery die Szene, wo Randa mit dem Karate-Kick eine der Schlangen in der Luft einfach wegtritt, die fand ich ganz lustig. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Und dieses Lob schiebe ich jetzt hier noch nach, weil besser ist, was zu der Taxi-Episode zu sagen oder Wiebke, wie sieht es da bei dir aus mit dieser Episode? Ich meine, ich habe mittlerweile umgeswitcht, mental. Wenn ich nicht Detektiv Con, sondern Comedy 0815 schauen möchte, dann gucke ich mir so eine Folge an. Aber dann halt nicht in der Erwartung, dass ich einen Krimi-Fall kriege, sondern in der Erwartung, dass ich halt einfach irgendwie, keine Ahnung, stumpfsinnige, zum Lachen animierende Unterhaltung habe. Ich kann da tatsächlich sogar noch drüber lachen. Nichtsdestotrotz, ich verstehe auch, warum der wahrscheinlich immer noch Folgen kriegt, weil wahrscheinlich, wenn die Kinder da vorne sitzen, die freuen sich über einen in eine Krokette gesteckt Konnen. Ich sag's euch, das ist so. Oder über eine Ran, die den Typen da das Kostüm überstirbt, in das er sie stecken möchte. Ich glaube, dass das tatsächlich bei Kindern gut ankommt und so wird's wahrscheinlich dann auch wahrgenommen und geguckt. Und ja, unter dem Gesichtspunkt ist nett, ist einfach kein Conan, aber das haben wir auch schon 50 Mal gesagt. Also wenn ihr Urasawa-Folgen guckt, es ist kein Conan. Guckt dann guckt lieber Episode Zero, guckt lieber die Manga-Umsetzung und damit seid ihr glücklich. Wirklich, das habe ich euch ans Herz gelegt. Wenn ihr Lust auf Comedy ganz abseits von Conan und mit zufällig gleich aussehenden Charakteren habt, dann guckt diese Folgen. Wenn ihr stattdessen aber ein fallartiges Gebilde mit ein bisschen Comedy dazu haben wollt, dann könntet ihr zum Beispiel die nächste Episode schauen, Episode 1189, Double Alibi. Und zu dieser Episode erzählt uns jetzt Jens etwas. Ja, da begeben wir uns in die Welt der Uhrmacherei und es geht darum, dass Conan und Corgoran mal wieder hier, so sage ich mal, die wichtigste Rolle einnehmen. In einem Hotel treffen sie einen von Corgorans Klienten, den Schüler eines Uhrmachermeisters, der wiederum selbst Uhrmacher ist. Und da geht es dann letzten Endes darum, dass dieser Uhrmacher Kogoro einen Drohbrief zeigt und je nachdem, wie man den interpretiert, kann dieser Drohbrief entweder auf die Zerstörung einer seiner Uhren oder auch letzten Endes darauf hinweisen, dass man ihn umbringen möchte. Und jetzt ist es dann so, dass Kogoro und Conan entsprechend dann den Auftrag haben, Uhr wie Leben des Uhrmachers nach Möglichkeit zu schützen. Parallel tut sich noch ein Schauplatz auf an einem See. Da sind der Professor und Ei unterwegs und an diesem See finden sie denn dann auch eine Leiche. Und die Leiche, die sie finden, ist die des Uhrmachermeisters, also letzten Endes des Lehrers von Kogoros Klienten in diesem Fall. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass als einziger Tatverdächtiger in diesem Fall nur der Schüler des Uhrmachermeisters in Betracht kommt. Die Frage ist, wie kann man letzten Endes sein doppelt gewebtes Alibi, daher auch der Titel der Episode, widerlegen. Und das ist dann die Herausforderung, der sich Conan und Corgoran in dieser Episode stellen müssen. Was sagt ihr denn zu 1189? Diesen Fall fand ich tatsächlich nicht unbedingt schlecht. Ich fand ihn nur ein kleines bisschen langweilig und langgezogen. Also, das so viel Inhalt war da jetzt am Ende gar nicht drin, tatsächlich für so eine ganze Episode. Die Comedy hier, aber dass da dieses kleine Mädchen ist, die Kogoro-Fan ist und die dann Kogoro und den Täter, den Verdächtigen, da aneinander fesselt und die dann da irgendwie versuchen mit dem Schlüssel und dann so slapstickmäßig dann in den Brunnen fällt. Das finde ich tatsächlich okay, comedymäßig. Und das hat dann ja auch am Ende da was mit dem Fall an sich zu tun, dass er deswegen nicht weg konnte und dadurch noch überführt werden kann. Und ich fand es auch ganz lustig, dass sie dann in Kogoro da in diesem Hotel-Gepäck-Rollwagen dann da auf den Parkplatz rollen, um da die schlafende Kogoro-Show zu machen. Ja, und der Fall an sich, ich fand ihn ein bisschen langweilig und am Ende auch mit diesem, das dann jetzt mit diesem überführenden Beweis, dass er ihn vorher gar nicht anders hätte entsorgen können, dachte ich mir auch so, naja, also da hätte es doch wohl eine Möglichkeit gegeben, dachte ich mir eigentlich, aber vielleicht, naja, vielleicht hat der Täter einfach dann einen Fehler gemacht. War okay, aber jetzt sonderlich spannend fand ich es auch nicht. Also, aber im Vergleich zu den beiden anderen Fillern, die wir bisher hatten, in diesem Podcast, war, ist das dann schon wieder fast ein bisschen so so ein bisschen Balsam, so, ach ja, ein normaler Filler, der so ganz okay ist, ist ja auch mal was Schönes. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht das größte Lob, aber immerhin, naja, ich fand's okay. Ja, so direkt im Vergleich jetzt die Filler untereinander, die wir halt so jetzt gerade besprochen haben, da würde ich auch sagen, dass diese Episode von den dreien auf jeden Fall mit am besten abschneidet, weil es hier wirklich, ja, so in Richtung Detektiv Conan geht. Wir haben eine Leiche, wir haben ein Alibi und es gilt zu widerlegen und ja, es ist einfach auch so ein bisschen spannend, es ist lustig mit bei und ja, was ich halt auch gut fand, war dann ja sozusagen die beiden verschiedenen Schauplätze, dass Conan und Kogoro da mit dem Klienten am Reden sind wegen dem Drohbrief und so, das hat den Auftakt gegeben. Dann schwenken wir so rüber zu Ai und dem Professor und die machen was ganz anderes plötzlich und dann finden sie da den Mann in dem Boot und dann rufen sie direkt Kommissar Maigret an und Conan wird erstmal gar nicht direkt involviert, sondern das spielt sich wirklich erstmal alles nur so unter sich da am See ab und dann erzählt Maigret und dies und das und erst danach wird quasi Conan informiert von Ei, aber ist jetzt nicht so, oh, wir finden die Leiche, ja, wir müssen direkt Conan anrufen. Also das hätte mir nicht so gefallen, aber so wie sie es so gemacht haben, das war schon gut, das hat mir gefallen. Und ja, diese Sache da mit dem Brunnen, die Lasse schon erwähnt hat, da war ich so ein bisschen, teilweise, als sie so den Schlüssel schon hatten, dachte ich so, nee, du kannst, warum greifst du ihn nicht einfach? Also, das, weil da, ja, das war so eine Mischung aus, wird lustig und ist zu übertrieben, dass es dann doch nicht klappt und so, aber ja. Also, im Großen und Ganzen hat es mir dann auch gefallen, auch wie dann der Täter sich da sein Alibi konstruiert hat und was dahinter steckt und dass auch der Tote einen Plan hatte, sag ich mal, das war schon eine schöne Story, also den würde ich mir sogar nochmal anschauen, also ja, der kriegt die beste Bewertung von den Sachen, die wir hier an Fillern besprochen haben von mir. Das sehe ich auch so, ja, also gut, jetzt muss man dazu sagen, nach dem Detektiv-Taxi 3 wäre so ziemlich alles besser gewesen. Aber abgesehen davon muss ich auch sonst sagen, der Filler, finde ich, ließ sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Und dann kann man aktuell im Anime auch sehen, die neue Mystery-Tour, die wir in diesem Podcast nicht besprechen, weil zum Aufnahmezeitpunkt, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört, dann ist die Episode gerade einen Tag her, die zweite. Wir haben sie aber noch nicht gesehen, deswegen besprechen wir das erst, wenn wir den kompletten Zweiteiler vorliegend haben. Die auf der Liebestalbrücke verschwundene Geliebte, Totori Rundreiseteil, und die auf der Liebestalbrücke verschwundene Geliebte Misasa Teil ist die aktuelle Mystery Tour. Jetzt 24. Januar schon gelaufen, jetzt wo wir aufnehmen, 31. Januar kommt noch. Und da werden wir dann im nächsten News-Podcast drüber reden. Und was dann bei Episode 1187 auch geteasert wurde, war, dass der nächste Manga-Fall irgendwann umgesetzt werden soll. Der Hakuba vs. Kid, der Azur-Thron aus dem Manga. Die haben ja mal wieder die Reihenfolge geswitcht. Also der Ziegelspeicher kam eigentlich danach im Manga. Aber wenn ihr Band 105 gelesen habt, wisst ihr das. Und dieser Kaito-Kid-Fall mit Hakuba, der kam eigentlich davor. Das wurde dann angeteasert mit Coming Soon, wo jetzt Fans hoffen, dass das jetzt direkt im Februar nach dieser Mystery-Tour kommt. Wann genau das kommt, das wissen wir noch nicht. Kann also im nächsten News-Podcast sein, dass wir darüber reden. Oder auch vielleicht noch nicht. Also müssen wir mal abwarten. Aber der nächste Manga-Fall wird auf jeden Fall dieser Kaito-Kid-Fall aus Band 105 sein. Coming Soon, müssen wir mal schauen, wie soon das dann sein wird. Denn für heute sind wir schon am Ende dieses News-Podcasts angelangt. Wir haben so lange über ein Thema geredet, da fühlt sich fast wie ein Themenpodcast an. Ja, zu Jahresanfang, wenn wir diese doppelte Anime-Menge haben, ist dann immer so ein kleines bisschen länger das Segment. Aber es freut mich natürlich, dass ihr trotzdem bis hierhin eingeschaltet habt und zugehört habt und uns zugehört habt, wie wir teilweise über die Episoden hergezogen haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich verweise nochmal auf unsere Projekt- und Themenseiten connews.org, da findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und Kusho Aoyamas andere Serien. Wenn ihr genauer recherchieren wollt zu diesen Themen, dann haben wir auch ein Wiki, connwiki.org, da könnt ihr Sachen nachlesen und auch selber beitragen. Mit Fans diskutieren könnt ihr, solange es das noch gibt, ein paar Monate lang, im Conan-Forum, connforum.org. Oder sonst auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns. Auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Blue Sky, auf Mastodon, auf Threads. Dort überall unter dem Handle @connews oder @connews.org findet ihr uns da. Und unterstützen geht über unser Patreon, über unsere Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch einen schönen Start ins Jahr und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bis zum Schluss dieses Conancasts. Bleibt sicher gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Cast. Ja, auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bei einem anderen Podcast in diesem Jahr, dass ihr Spaß habt soweit. Auf ein schönes gemeinsames Podcast-Jahr und bis zum nächsten Mal.